Давайте мы им еще, еще похлоп. Lass uns noch einen großen Applaus für unsere Lobpreisgruppe geben. Они молодцы. Ага-га. Господь, слава тебе. Как дела, мои хорошие? Все хорошо. В малом зале вам хорошо, там тепло. Euch im kleinen Saal geht es euch gut dort, ist euch warm. Halleluja. Знаешь, сейчас я услышал вот перед служением, что якобы здесь грипп ходит, да, вирус какой-то пошел. Ich habe vor kurz vor dem Gottesdienst erfahren, dass irgendwie eine Grippevirus grassiert. Okay. Все возможно, все возможно. Alles ist möglich. Все возможно верующему. Alles ist möglich einem Gläubigen. Так или нет? Ist das so oder nicht? Ты можешь быть абсолютно здоров всю зиму. Du kannst absolut gesund sein den ganzen Winter über. Кто-то сказал аминь, три человека. Jemand hat Amen gesagt, es sind drei Leute gewesen. А возможно и болеть. Und es ist möglich, krank zu sein. Все тебе возможно. Es ist alles für dich möglich. Хочешь болеть гриппом? Wenn du krank sein möchtest mit der Grippe? Я не хочу болеть гриппом. Ich habe keine Lust, Grippe zu haben. И я не буду болеть гриппом. Und das werde ich auch nicht. Ich werde nicht krank sein. А как ты можешь сказать? Да так. Wie kannst du das so sagen? So, легко so, einfach so. Просто. Я не буду болеть гриппом. Also ich werde nicht krank sein. Чем веселее ты это скажешь, тем увереннее это получится. Je freudiger du das aussprichst, desto besser klappt es auch. Amen. Все говорили про COVID три года. Alle haben über COVID, also über Corona drei Jahre lang geredet. А мы с Леной пытались заболеть, пытались, прям хотели, прям. Also wir mit Elena wollten unbedingt krank werden. Ну, прям хотели, чтобы вот нам дали эту бумажку глупую эту. Wir wollten unbedingt, dass wir dieses Dokument bekommen, dieses dumme Dokument. Чтобы надо было нам куда-то лететь, чтобы мы могли лететь, а тоже никуда не полетим. Damit wir irgendwohin fliegen können, sonst wäre das ja nicht möglich. В Америку не полетишь, например, а у нее родители в Америке, представляешь? Надо. На Америка kannst du nicht fliegen und die Helena hat ihre Eltern in Amerika. Бумажки нету. Man hat dieses Dokument nicht, diese мы так старались, чтобы заболеть, и никак wir не haben заболели. So versucht, krank zu werden, aber es hat nicht все geklappt. Это время, вот, die ganze Zeit über. Вот бегут от нас эти вирусы, аллилуйя. Also diese Viruskrankheiten laufen uns einfach davon. Так что ты наполняйся, просто наполняйся. Deswegen erfülle dich einfach. Наполняйся, erfülle dich. Это не жизнь для духа, это еще и жизнь для тела. Das ist nicht nur das Leben für deinen Geist, sondern das ist das Leben auch für deinen Körper. И секрет один мы услышали, за все благодарите. Und ein Geheimnis haben wir schon gehört, dankt für alles. Благодарность – это сильнейшая вакцина. Dankbarkeit ist die beste Impfung. Bist du nicht mehr krank? Amen. Радуйтесь всегда в Господе, это еще одна вакцина. Freut euch alle Zeit im Herrn, das ist noch eine Impfung. Будешь здоров всегда. Dann wirst du immer gesund sein. Okay. Okay. Иисус не зря сказал, это жизнь. Jesus hat nicht umsonst gesagt, dass es das Leben ist. И тот, кто это кушает, и мы будем вечерю принимать, и это тоже жизнь, еще одна вакцина. Und derjenige, der das Leben haben möchte, nimmt ja am Abendmahl teil. Und es ist auch eine Impfung. Не умрет вовек, говорит Бог. Und Gott sagt, er wird niemals in Ewigkeit sterben. Когда ты принимаешь причастие, wow. Wenn du am Abendmahl teilnimmst, das ist dann wow. Не умрет вовек, аллилуйя. Er wird in Ewigkeit nicht sterben. Okay, то есть ты обновление получаешь. Das bedeutet, du bekommst Erneuerung. Тела. Von deinem Körper. Это сила, красота, жизнь. Diese Kraft, diese Schönheit, dieses Leben. Amen. Amen. Скажи Аллилуйя. Sag mit mir Halleluja. Толкни соседа, скажи Аллилуйя. Schiebe mal deinen Nachbarn und sag Halleluja. Ты жив, скажи ему, ты жив. Sag, du lebst. Ты жив здесь. Du lebst hier. Okay, моя тема. Mein Thema heißt heute, называется у нас вообще-то новая серия проповедей. Wir haben eine neue Predigtserie. Называется Die Enthüllung. Die Enthüllung heißt sie. Синонима в русском языке я так и не нашел. Also ein Synonym in russischen Sprache habe ich nicht gefunden dafür. Но для этого я принес вот эту вот доску. Aber dafür habe ich jetzt diesen Flipchart mitgebracht. Чтобы всем понять, что такое Enthüllung. Dass jeder begreift, was Enthüllung überhaupt bedeutet. Enthüllung по-русски переводится как откровение, открытие. Enthüllung bedeutet auf Russisch so eine Art wie Offenbarung. Но это все не то. Aber das ist alles nicht das. Enthüllung содержит слово Hülle. Enthüllung beinhaltet das Wort Hülle in sich. Вот чтобы вы поняли, что такое Hülle, вот Hülle. dass ihr begreift, was Hülle ist. Es ist die Hülle. Это, скажем, покрывало, да? Zum Beispiel ist es eine Decke in dem вот, Fall. Вот есть Hülle. Also es gibt eine Hülle. Например, твое тело это тоже Hülle. Zum Beispiel dein Körper ist ja auch eine Hülle. Hülle, да. И когда-то ja. Нас Господь вытащит из этого тела, и мы пойдем к Нему. Und wenn der Herr uns aus dieser Hülle herausnimmt und wir zu ihm gehen, а потом получим новую Hülle. Dann werden wir eine neue Hülle bekommen. Эта Hülle уже никогда не рассыпется. Und diese Hülle wird niemals mehr auseinanderbrechen können. Ай-яй-яй, оно будет такое славное тело. Das wird so ein herrlicher Körper sein. Вечно живой, во-первых. In erster Linie ewig lebend. И прославленное тело. Und verherrlichter Körper. Я смогу проходить сквозь стены, как Иисус. Ich würde durch die Wände durchgehen können, wie das Jesus getan hat. Я смогу переземляться сверху, куда хочу. Ich kann mich dorthin versetzen, wo ich möchte. Я могу через тысячи километров 2-3 секунды пролететь. Ich kann innerhalb von 2-3 Sekunden 2-3000 Kilometer fliegen. Так написано, что наше тело будет подобно славному телу Его. Denn es steht auch so geschrieben, dass unser Körper seinem herrlichen Körper, seinem Leib ähnlich wird. А у него было такое тело. Und er hatte ja so einen Körper gehabt. Halleluja. Halleluja. Я чувствую, что вы еще не рады этому телу. Ich fühle, dass ihr euch noch nicht freut über diesen Körper, über diesen Leib. Вам еще нравится ваше тело, да? Euer Körper gefällt euch noch, oder? Пусть потом подождет, пусть потом. Okay, das soll noch warten, was noch kommt auf uns. А я бы не против уже сейчас. Also ich hätte schon nichts dagegen, das jetzt schon zu haben. В новое тело одеться. Also mich in einen neuen Körper zu anzuziehen. Хотя эта хижина тоже еще неплохая. Obwohl dieses Zelt noch nicht schlecht ist. Ничего, да. Immer okay. Noch. Значит, Enthüllung это означает покрывало, которое снимается. Also Enthüllung bedeutet, dass es eine Decke ist, das aufgedeckt wird. И тема сегодня называется «Секреты Божьи». Und das Thema heißt heute «Geheimnisse Gottes». И дьявольские планы. Und die Pläne des Teufels. Интересная тема. Скажи, интересная тема. Ein interessantes Thema. Oder sag mit mir, interessantes Thema. Интересная тема. Interessantes Thema. Неинтересно, иди отсюда. Wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du gehen. Okay. Божьи okay. Планы. Also Gott seine Pläne. Halleluja. Halleluja. Okay, здесь доска есть. Also hier ist ein Flipchart. И там что-то есть. Und da gibt es etwas. Я что-то там написал. Ich habe dort etwas notiert. Не скажу. Sag ich euch jetzt nicht. Да. Но это что-то интересное. Aber es ist etwas Interessantes. Ценное. Etwas Wertvolles. Знаешь, когда что-то закрывают, обычно это что-то там ценное. Weißt du, gewöhnlich, wenn man etwas zudeckt, dann ist dort hinten etwas Wertvolles. То есть не зря закрыли, да? Also man hat das nicht umsonst hier verdeckt. Второе, мысль, das Zweite? Кем-то закрытое. Mit wem ist es verdeckt? Не, кто-то закрыл. Also jemand hat das verdeckt. Есть кто-то, кто закрыл. Es gibt jemand, der das verdeckt hat. Да, и когда Бог говорит слово Enthüllung, Und wenn Gott über das Wort benennt Enthüllung, открыто, то это означает, что было закрыто. Und sagt, es ist offenbar gewesen, dann war das vorher, bedeutet das vorher, dass es zu war. И закрыл это кто-то. Und es hat jemand das zugemacht. Тайна. Ein Geheimnis. Кто-то сделал тайну, поставил секретный замок. Also jemand hat ein Geheimnis daraus gemacht und hat dort ein Geheimschloss eingebaut. То есть покрывало, оно не сваливается с небес просто так. Also eine Decke, die fällt nicht einfach so vom Himmel herunter. И третья мысль, только этот кто-то может снять это покрывало. Und der dritte Gedanke, nur derjenige, der das Ganze zugemacht hat, kann es auch enthüllen, aufdecken. Не можешь ты сам залезть туда. Du kannst selber dort nicht reingehen oder das aufmachen. Ну, это покрывало может снять любой. Aber diese Decke kann natürlich jeder aufmachen. Но Божье богатство Aber Gottes Schätze может открыть только он сам. Kann nur er selbst aufmachen. И мы попробуем разобраться с этими вопросами. Und wir versuchen mal auf diese Fragen näher einzugehen. И также выясним, почему бывает закрыто. Und dann kommen wir drauf, warum das manchmal zu ist. Кому закрыто. Für wen ist das zu. И когда откроется. Okay? Und wann wird das enthüllt. Okay? Okay. 1. Johannes, 3. глава, с 1 по 2 стихи. Also 1. Johannes, der Kapitel 3 und die Verse 1 bis 2. Апостол говорит, смотрите. Апостол sagt hier, seht. Смотрите. Seht. Три восклицательных знака можешь поставить. Du kannst so drei Ausrufezeichen stellen dahinter. Какую любовь дал нам Отец. Welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen. Чтобы нам называться и быть его детьми. Dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Мир потому не знает нас, что не познал его. Darum erkennt uns ja die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Он здесь добавляет, кстати, говорит, это есть причина, почему мир вас ненавидит или не хочет вас знать. Johannes fügt ja hier extra hinzu und sagt, warum euch die Welt nicht mag und euch nicht versteht. Почему даже твои родственники не в ладах с тобою? Warum sogar deine Verwandten mit dir nicht zurechtkommen? Потому что они в мире. Weil sie in der Welt sind. Это совсем другой дух. Das ist absolut ein anderer Geist. Второй стих. Der Vers 2. Возлюбленные. Meine Geliebten. Ай, какое слово. Was für ein Wort. Только в церкви можешь такое услышать. Nur in der Gemeinde kannst du sowas hören. Любимые. Geliebte. Любимые. Geliebte. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы теперь дети Божьи. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Но еще не открылось, что будем. Und noch ist nicht offenbar geworden, was ihr sein werden. Uh-huh. Oder was wir sein werden. Uh-huh. Wow. Еще не открылось, что будем. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. И вот здесь в одном немецком переводе und hier in einer deutschen Übersetzung, in einer anderen так и написано. So steht das auch geschrieben. Es ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, uns vorläufig noch nicht enthüllt. Это пока начало. Das ist nur der Beginn, der Anfang. И то, что это в себя включает, называется дети Божьи. Und all das, was das inbegriffen ist, was das heißt, Kind Gottes zu sein. Это нам еще не открыто. Es ist uns vorläufig noch nicht ganz offen. Не открыто. Es ist uns noch nicht offen. Даже Иоанн говорит. Sogar der Johannes spricht davon. А он точно уже знать должен, правда? Und er muss es ja auf jeden Fall wissen, oder? Апостол Иоанн был ближе других к Иисусу. Denn Apostel Johannes war am nächsten ja zu Jesus. А он говорит, это нам еще не открыто. Und er sagt, uns ist es noch nicht offenbar. Если уж не ты, Иоанн, то кто это вообще может знать? Wenn es nicht der Johannes weiß, wer soll es sonst wissen? Ты же написал книгу Откровения. Du hast doch das Buch der Offenbarung geschrieben. А апостол Павел сказал, говорит. Und Apostel Paulus sagte mal. Мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Wir schauen das wie durch ein mattes Glas. И он говорит, мы отчасти знаем, отчасти. Wir wissen nur einen Teil davon. Отчасти пророчествуем. Wir prophezeien oder prophezeien teils, то есть, teilweise. То, что даже апостолы знали, они говорят, мы знаем чуть-чуть. Sogar das, was die Aposteln gewusst haben, sagen sie, dass wir nur ein bisschen was wissen. Апостол Павел был на третьем небе. Und der Apostel Paulus war ja im dritten Himmel. Говорит, я только часть знаю. Und er sagt immer noch, ich kenne nur einen Teil davon. Я только могу почесать голову и сказать, тогда я вообще ничего не знаю. Und dann kann ich mich so am Kopf greifen und sagen, du, dann weiß ich überhaupt nichts mehr. А? Ты можешь тоже почесать свою голову и сказать. Du kannst auch gleich am Kopf greifen und dasselbe sagen. Amen. Amen. Иоанн говорит, мы теперь дети Божьи. Und der Johannes sagt, wir sind jetzt Kinder Gottes. Он в восторге, он знает, я дитя Божие. Аллилуйя. Also, er ist total begeistert und sagt, ich bin ein Kind Gottes. Halleluja. Смотрите. Er sagt, schaut her. Если тебя это не в восторг не приводит, значит у тебя проблема. Weißt du, wenn es dich nicht begeistert, dann hast du ein Problem. Amen. Amen. Но еще не открылось, что будем. Aber es ist noch nicht offenbar, was sein wird. Иоанн, тебе что мало? Johannes, es ist dir zu wenig. Ты уже дитя Бога. Du bist doch bereits schon ein Kind Gottes. Он говорит, да. Er sagt, ja. Я еще хочу. Ich will noch. Еще не открылось, что будем. Es ist noch nicht offenbar gewesen, was kommt oder was wir wissen sollen. Он говорит, я голодный. Er sagt, ich bin hungrig. Я хочу дальше. Ich will weiter. Я еще не понял, что такое дитя Божие. Ich habe immer noch nicht begriffen, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein. Я еще не вошел в наследие Божие. Ich bin noch nicht in das Erbe Gottes hineingekommen. Иоанн говорит, я знаю только, что это громадное что-то, громадное. Johannes sagt, es ist etwas Großes, es ist etwas Riesiges. Иоанн говорит, я хочу зайти туда. Und er sagt, ich möchte da hineingehen. То есть вот это выражение еще не открылось означает. Also diese Aussage, es ist uns noch nicht offenbar. Кто-то должен снять покрывало. Jemand muss diese Decke runterziehen, okay. Runtermachen. Вы согласны, да? Stimmt ihr mir zu? И 2 Коринфянам 3:14 Павел пишет об израильском народе. Und 2. Korinther 3:14 spricht der Paulus hier über das Volk Israel. Как пример. Als ein Beispiel hier. Но умы их ослеплены, говорит он. 2. Korinther 3:14. Mm-hmm. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Знаете, это умные ребята. Wisst ihr, das sind schlaue Jungs, которые изучают Пятикнижие Моисея наизусть. Die auch die ganzen Bücher Mose auswendig lernen. И они там стоят, и вот так все читают. Und sie stehen dort und lesen das immer so. Und auf diese Art und Weise lesen sie das. Also Tag ein, Tag aus. Они поют, они это изучают, они это знают. Sie singen, sie forschen danach, sie kennen sich aus. И они ничего не видят. Und sie sehen nichts. Ничего. Sie sehen gar nichts. Как говорит, видит, смотрит в книгу, видит фигу. Das ist, das heißt, du schaust in das Buch hinein, aber doch siehst du gar nichts. Ничего не видит. Du verstehst gar nichts. Oder du siehst das nicht. И апостол Павел говорит, покрывало. Und Apostel Paulus sagt hier, покрывало надо снять. Man muss diese Decke runterziehen. Чтобы там увидеть, что там написано. Damit man sieht, was dort geschrieben steht. А оно, говорит, снимается Христом. Und er sagt, es wird durch Christus weggetan. Христом. Durch Christus. И вдруг Павел увидел, и другие увидели. Plötzlich sieht Paulus das mit ganz anderen Augen. То есть определенный уровень должен человек достичь, чтобы снялось покрывало. Also das bedeutet, dass der Mensch einen bestimmten Level erreichen soll, damit diese Decke weggetan wird. Потому что написано, что закрыто, сейчас закрыто. Denn es steht ja geschrieben, momentan ist das zu. Для народа израильского в большинстве. Für das Volk Israel. Закрыто. Also für die Mehrheit von ihnen ist das zu. Зато есть время для язычников. Dafür gibt es eine Zeit für die Heiden, für die Ungläubigen. Это как пример я привожу, потому что у нас такая же ситуация. Ich führe das euch als Beispiel auf, denn wir befinden auch in derselben Situation uns. Нам Господь открыл себя. Der Herr hat uns sich offenbart. Мы увидели Иисуса. Wir haben Jesus ja gesehen. Но есть еще гораздо, гораздо больше. Aber es gibt wesentlich, wesentlich mehr. Что включает в себя называться детем Божьим. Das, was in sich einschließt und bedeutet, Kind Gottes zu sein. Иоанн это чувствовал, он нюхал это из кухни Божией. Und Johannes hat das gefühlt, er hat das gerochen aus der Küche Gottes. Кухня. Es riecht so gut aus der Küche Gottes. Он чувствовал запах. Er hat diesen Geruch wahrgenommen. Когда ты чувствуешь вкусный запах, ты знаешь, это хорошее что-то там на кухне делает мама, да? Und wenn du etwas Papa. Aus der Küche Gutes riechst, dann weißt du, dass die Mama etwas Gutes kocht. И тебе хочется это есть. Und du hast Lust, das zu essen. Но важно услышать запах хотя бы. Aber es ist wichtig, diesen Geruch wahrzunehmen. И мы сейчас здесь, wenigstens. Вот, мы сейчас здесь как вот на кухне, знаешь, перед кухней, вернее. Und перед. Wir sind hier wie als ob wir vor der Küche stehen. И оттуда запах такой легкий запах идет оттуда. Und von dort verbreitet sich so ein leichter Geruch. Und wenn du es fühlst, wenn dein Geist sensibel ist, und dann merkst du, es schmeckt was. Also es ist was Gutes. Da ist etwas Gutes. Но ты еще не представляешь, что это, просто запах слышишь. Aber du kannst es dir noch nicht vorstellen. Du nimmst nur bloß diesen Geruch wahr. А иногда Бог открывает дверь на кухню. Manchmal öffnet der Herr in die Küche die Tür auf и зовет человека туда. Und ruft den Menschen hinein. Иди сюда. Und sagt, komm her. Знаешь, это происходит в индивидуальном порядке. Weißt du, und das geschieht auf der individuellen Art und Weise. Не толпой. Nicht durch eine Menge. Никогда. Niemals. Он дверь открыл. Er macht die Tür auf. Und sagt, du, komm her. Komm her. Und macht die Tür zu. И там такой опыт происходит, про который обычно люди даже не рассказывают. Und dort geschieht eine gewisse Erfahrung, wovon die Menschen gar nicht den anderen erzählen. Это настолько. Das ist so dermaßen wow, что другие даже не поймут. Dass die anderen das gar nicht begreifen können oder werden. И рассказать сложно. Und es ist auch schwierig, das weiterzugeben oder zu erklären. И с другой стороны, люди тебя не поймут. Und von der anderen Seite werden die Menschen dich nicht verstehen. Даже если расскажешь, они скажут. Auch wenn du es ihnen erzählen wirst, dann sagen sie, du hast nicht mehr alle. Тебе приснилось. Das, du hast nur davon geträumt. Мухоморов съел. Oder du hast irgendwie was zu viel gegessen. Что-то не то, короче, с тобой. Also etwas stimmt mit dir nicht. Всегда найдут объяснение. Sie werden immer eine Erklärung dafür finden. Поэтому люди, которые побывали на кухне у Господа, они обычно так скромненько промолчали. Deswegen die Menschen, die in der Küche Gottes waren, würden ganz bescheiden einfach ihren Mund halten und nicht weiter erzählen. Особенно вот те святые люди, которые действительно переживали. Besonders die heiligen Menschen, die das Ganze erlebten. Они очень скромно молчали об этом. Die haben sehr bescheiden sich zurückgehalten, was das anbetrifft. Я читаю сейчас про одну женщину, Тереза ее звали. Ich lese gerade jetzt über eine Frau, die hieß Teresa. Ага. И когда она молилась, Als sie betete, она зашла, где собрались монашки и молились. Sie ging dort rein, wo die ganzen Nonnen sich versammelten. Она встала на колени, стала молиться. Und dann ging sie auf die Knie und fing an zu beten. И одна сестра, которая Они там пели в углу пели хор делали хор. Und eine Schwester, die im Chor war, weil die hatten in der Ecke so einen Chor, wo sie gesungen haben. Она оглянулась. Sie blickte sich um. И смотрит, Тереза уже вот настолько поднялась. Und sieht schon, dass die Teresa schon auf die bestimmte Höhe sich erhob. Вот как она была на коленочках так. Also so wie sie auf den Knien war, so hebte sich hoch. Поднялась. Und sie ging hoch. И она подбежала к ней. Und sie kam zu ihr. Даже выше она была, потому что она говорит, когда я подбежала, я только могла достать до ее коленок. Und sie war sogar höher als die andere Nonne, weil die konnte sie nur am Knie greifen. Я плакала, рыдала под этими ногами, говорит мне. Und sie sagt, ich habe geweint, ich habe echt geheult unter diesen Beinen von der Teresa. Ага. И через некоторое время она резко опустилась. Шух. Und nach einer bestimmten Zeit ging sie rasant runter. Говорит, ты кто? Und sagt, wer bist du? Ты кто? Sagt sie, wer она, bist не, du? Она не всех знала, там было много монашек. Also, die kannte nicht alle, weil dort sehr viele Nonnen da waren. Она говорит, ну я вот это. Und dann sagt sie, ich bin die und die. Говорит, ты все видела, что произошло? Und dann hat sie gefragt, hast du alles gesehen, was hier geschah? Да. Und sie sagt, ja. Говорит, молчи. Und sie sagt, schweig. Никому не рассказывай. Und erzähl das niemanden. Это так часто с ней было. Она описывала потом свой опыт, это доказано уже много раз. Das ist so oft mit ihr passiert und sie hat ihre Erfahrungen damals beschrieben gehabt. Это происходило со многими святыми, просто некоторые об этом говорили, а многие не говорили. Es passierte damals mit so vielen Heiligen, denn es haben nicht viel davon geredet, aber manche schon. Но есть и те, которые засвидетельствованы, задокументированы, потому что люди приезжали со всех сторон, с его опытом. Und es gab auch solche Leute, die haben Bezeugnis gegeben, das wurde dokumentiert und es kamen Leute von allen Ecken der Welt und haben das gesehen. Я не буду рассказывать, но есть тысячи исторических документов о подобных. Ich werde jetzt nicht das davon erzählen, aber es gibt tausende von historischen Dokumenten. О подобных левитациях и прочего. Über solche Geschehnisse oder Erscheinungen. Люди входили в славу Господню. Die Menschen gingen in die Herrlichkeit Gottes hinein. Заходили на эту кухню, потом выходили. Die gingen in die Küche Gottes rein und dann gingen sie wieder raus. Но не хотели особо об этом распространяться. Aber die wollten nicht besonders das an den Mann bringen. Мы должны дорасти до определенного уровня. Wir müssen bis zu einem bestimmten Level wachsen, чтобы нам открылся туда доступ. Damit uns dieser Zugang dorthin geöffnet wird. Посмотрите, Бог сотворил в Едеме дерево жизни. Schaut her, der Herr hat in Edem Garten den Baum des Lebens geschaffen. Да, и сказал, вот одно дерево не трогайте, а все остальное трогайте. Dann hat er gesagt, von dem bestimmten Baum solltet ihr keine Früchte essen, von anderen könnt ihr essen. То есть дерево жизни можно было есть. Also von dem Baum des Lebens konnten sie essen. Это было дерево жизни. Das war der Baum des Lebens. Но человека потянуло именно к дереву познания добра и зла. Aber aus irgendeinem Grund zieht er den Menschen zu dem Baum vom Gut und Bösen. Да. Навсегда хочется головой своей что-то там понять. Wir wollen immer etwas mit unserem Kopf verstehen, begreifen. Мы же такие умные. Wir sind so klug. Мы же разберемся всегда, что хорошо, что плохо. Denn wir können gleich unterscheiden, was gut oder was schlecht ist. Дай нам только что-то новое. Gib uns doch bitte etwas Neues. Да, и мы все поймем. Ja, und wir werden alles begreifen. Okay, Бог сказал, слушай, не трогай это дерево, не надо. Aber Gott hat gesagt, hey, hör zu, fass diesen Baum nicht an. Принесет смерть тебе. Es wird dir Tod bringen. А вот дерево жизни. Aber hier ist der Baum des Lebens. Адам с Евой, нет, дерево жизни не интересно. Aber Adam und Eva, der Baum des Lebens ist nicht so interessant. Мы хотим башкой своей додуматься сами. Wir wollen doch selber mit unserem Verstand dahinter kommen. Мы же такие хитрые, умные. Wir sind doch so schlau und so weise. И дьявол говорит, да, вы такие хитрые, а Бог вас решил обмануть, и вы вообще будете как боги, только попробуйте. Und der Teufel hat zu ihm gesagt, ja, ihr seid richtig schlau, der Gott wollte euch das vorenthalten und damit ihr nicht so wie seid wie er. Und als sie gesündigt haben darin, написано, что Бог закрыл доступ к дереву жизни. Steht geschrieben, dass der Herr den Zugang zum Baum des Lebens ihnen verschlossen hat. Он поставил ангела. Er hat einen Engel dahin gestellt. Одного херувима, который просто там стоял с вращающимся мечом. Einen Herub-Engel, der mit so einem kreisenden Schwert dort da stand. Не подходите лучше. Und es ist besser, nicht dorthin zu kommen. Смотри, есть ангелы, которые защищают тебя. Schau her, es gibt Engel, die dich beschützen. А есть ангелы, которые защищают доступ к Божьим богатствам. Aber es gibt auch Engel, die den Zugang zu den zu den Schätzen Gottes auch beschützen. Und sie werden dorthin niemanden vorbeilassen ohne Gottes Pass oder Gottes Erlaubnis. Есть разные уровни допуска. Und es gibt verschiedene Levels von den Zugängen okay, oder Erlaubnis. Представь себе, фирма. Есть такие фирмы, которые имеют пропуска. Also stell dir vor, es gibt ja solche Firmen, die haben solche пропуска, also solche Zugangsdaten oder Zugangsdokumente. Okay, и вот на разных этажах есть разный допуск. Und auf verschiedenen Etagen gibt es verschiedene Zugänge. Да, то есть есть определенный уровень допуска, есть. Also es gibt bestimmte Erlaubnis zu bestimmten Abteilungen. Да, зоны такие. Есть зоны внутри в помещениях. И туда es можешь... Also zonen, in den Räumen. С одной карточкой ты можешь зайти туда. Also mit einer Karte kannst du dorthin rein. А с другой карточкой ты можешь зайти выше. Und mit einer anderen Karte kannst du noch höher reingehen. На второй этаж. In die zweite Etage. Есть третий, четвертый, пятый, шестой. Und es gibt dritte, vierte, fünfte, sechste Etage. И уровень допуска повышается у людей. Und Erlaubnis oder diese Karte wird, ja, der Level der Karte erhöht sich. У него есть возможность получить секреты. Er bekommt die Möglichkeit, hinter die Geheimnisse zu kommen. И обычно, чем выше этаж, тем выше секретность. Und gewöhnlich ist es so, je höher die Etage, desto höher sind die Geheimnisse. И, между прочим, тем выше зарплата. Und unter anderem gesagt, desto höher ist dein Gehalt. Потому что секретность всегда хорошо оплачивается. Denn diese Geheimnisse werden immer sehr gut bezahlt. Всегда. Immer. 50% больше зарплаты, например, у людей, которые работают в ФСБ и там еще где-то. Also 50% mehr Gehalt bekommen, zum Beispiel Geheimdienste. Так просто говорю, да? Но Господь, Он также обеспечивает тебя выше и больше, чем других, если ты находишься на определенной зоне допуска. Aber der Herr versorgt dich viel mehr, wenn du eine bestimmte Zone erreichst. Amen. Und erlaubt dir auch viel mehr zu sehen. Amen. Знаете, у Елисея была куча ангелов. Wisst ihr, der Elisa hat eine Menge von Engeln um sich, него, die um ihn herum waren, время, людей, быть, wo zur damaligen Zeit der Mensch nur einen Engel hatte. Да. Есть уровень допуска, когда Бог повышает человеку допуск. Es gibt so ein Level der Geheimnisse, oder wo der Herr dem Menschen einen anderen Zugang gewährt. Твой уровень этот определяет, насколько ты богат, насколько ты имеешь духовное наследие. Und dieser Level, der bestimmt, wie reich du bist im geistlichen Erbe. Это определяет не твой интеллект. Das bestimmt nicht deine Intelligenz. Не ум. Nicht dein Verstand. А твой уровень духовный. Sondern dein geistlicher Level. То есть вход в наследие это не вопрос ума, друзья. Also der Zugang in das Erbe ist nicht, liegt nicht an deinem Verstand. И это хорошо. Und das ist gut so. Тебе не надо вот это просто пытаться понять, это не поймешь. Du brauchst nicht einfach das zu verstehen, du wirst es nicht verstehen können. Это вопрос зрелости духа. Das ist die Frage der Reife von deinem Geist. То есть Enthüllung, почему покрывало падает? Also Enthüllung, warum fliegt die Decke runter? Это потому, что твой дух созрел, а не потому, что твоя голова соображает. Das ist, weil dein Geist reifer geworden ist und nicht, weil dein Kopf es besser versteht. Если ты еще не снял, тебе не снято покрывало, это не потому, что мозг не соображает, а потому, что твой дух еще не дорос. Und wenn die Decke noch nicht runter ist, ist das nicht deswegen, weil dein Verstand noch nicht klug genug ist, sondern weil dein Geist noch nicht reif genug ist. Скажи, пожалуйста, дух. Sag mit mir bitte Geist. Geist. В прошлый раз мы говорили о том, что счастье у тех, которые ищут. Wir haben letztes Mal geredet davon, dass die glücklich sind, die suchen. Друзья, сытые И достаточные люди, они несчастны. Meine Freunde, die Menschen, die reich sind und die zufrieden sind mit dem, was sie haben oder satt sind, die sind unglücklich. Unglücklich. Блаженны нищие духом. Glückselig sind diejenige, die arm sind im Geist. И вот духовный поиск, он принесет не только счастье, но и все остальное. Und die geistliche Suche bringt nicht nur Glück, sondern auch alles andere ищите Царствие Божие, и все остальное приложится вам. Sucht nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan. Иисус говорит, не ищите того, что ищут язычники. Und Jesus sagte, such nicht nach dem, was die Heiden suchen. Это противоположный дух, понимаешь? Das ist ein gegensätzlicher Geist. Поэтому забудь черные пятницы. Deswegen vergesse die Black Fridays. И поиски шмоток. Und ständige Suche nach Kleider. Предоставь это язычника. Überlasse es den Heiden. Эти пятницы не зря называются черными. Diese Freitage heißen ja nicht umsonst Black Fridays. Amen. Amen. Не будь язычником в своей голове. Sei nicht ein Heide in deinem Kopf. Который все время что-то ищет, Die ständig nach etwas suchen und rumrennen. Это не наше дело, аллилуйя. Das ist nicht unser Anteil. Говорит, не будьте как язычники, не думайте как язычники. Ihr sollt nicht so wie Heiden sein, ihr sollt nicht denken wie die Heiden. Господь искупил тебя от суетной жизни. Der Herr hat dich erlöst aus dem hektischen Leben heraus. Это яд для нас, яд. Das ist ein Gift für uns. Яд. Das ist Gift für uns. Кто-то скажет еще аминь здесь. Kann jemand noch Amen sagen hier? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Это наследие отцов, от которого нужно отказаться. Das ist ein Erbe von den Urvätern, von das man ablehnen soll, das man ablegen soll. И нам нужно отказаться осознанно от этого. Und wir müssen bewusst es ablegen. Если мы лезем сами в эту жизнь языческую, wenn wir selbst in dieses heidnische Leben uns begeben, то мы потеряем свое наследие. Dann werden wir unser Erbe verlieren. Хочешь ты потерять свое наследие? Willst du dein Erbe verlieren? Не хочешь, тогда не лезь туда. Wenn du es nicht willst, dann sollst du einfach fern davon bleiben. Этот мир имеет такое суетливое подсознание, весь мир. Diese Welt hat so ein hektischen Unterbewusstsein. Был такой Карл Юнг, психолог, он говорит, есть коллективное. Es gab so einen Psychologen Carl Jung. Коллективное бессознательное. Er sagt, es gibt ein kollektives Unbewusstsein. Да, это такая как душа говорит, душа коллектива, душа народа. Er sagt, das ist so eine Seele des Volkes, Seele der Menge. Ja, есть, да, да. Ja, die gibt es. И она называется полный хаос и суета в башке. Und die heißt, es ist vollkommene Hektik und Sinnlosigkeit in deinem Kopf. И в душе. Und sogar auch in der Seele. И это называется в Библии суета. Und die Bibel nennt das als Hektik, Sinnlosigkeit. И пока мы не во Христе, мы находимся в этом коллективном бессознательном. Und solange wir nicht im Christus sind, befinden wir uns in diesem hektischen, unbewussten Zustand. В этом языческом. А Иисус говорит, не ищи языческое. In diesem heidnischen. Und Jesus sagt, ihr sollt nicht danach trachten. И даже если ты родился во Христе, а уже во Христе находишься, все равно еще живешь, если твои голова, мысли не обновились. Und wenn du schon dich zu Jesus bekannt hast und du bist erneuert worden in Jesus und von oben geboren bist, aber deine Gedanken immer noch dieselben sind, sollst du dich in Gedanken erneuern. Aber wenn wir aufwachen, dann wird es uns bewusst, was das ist, was es zu bedeuten hat. Es verhält sich ungefähr so, wir laufen auf einem Friedhof und vor uns läuft unser Papa oder unsere Mama und wir folgen ihnen. Also, und wir machen Kreise, wir ziehen Kreise und plötzlich fällt jemand um und die anderen laufen nach wie vor. Und schon wieder Papa und Mama. Du hast bereits deine Kinder. Und die folgen dir. Und alle ziehen Kreise. Am großen Friedhof. Und schon es sind schon bereits viele Grabsteine, viele Leichen. Jemand ist gestorben, jemand ist geboren. Und so laufen sie hintereinander her. Это и есть духовная картина того, что происходит в мире. Und das ist dieses geistliche Bild, was gerade in der Welt passiert. Кладбище. Ein Friedhof. И все ходят как зомби друг за другом. Und alle laufen ein, hintereinander wie Zombies her. За папой, за мамой. Hinter dem Papa, hinter der Mama. И Петр говорит. Und der Petrus sagt. Иисус искупил вас. Jesus hat euch erlöst. Своей кровью. Durch sein Blut. Из этой суетной жизни. Aus diesem sinnlosen Leben. Которую передали тебе папа, мама. Was euch Papa und Mama übergeben haben. И ты выпрыгиваешь из этого кладбища. Und du springst aus diesem Friedhof raus. Потому что в тебе жизнь появляется. Weil in dir kommt ein neues Leben hervor. Кто во Христе, тот новое творение. Wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Древнее прошло, теперь все новое. Jetzt ist alles neu. Давай воздадим ему большую славу. Lass uns eine große Ehre geben unserem Herrn. Halleluja. И пример из нашей жизни, как мы все еще не достигли того, что нам. Und ein Beispiel aus unserem Leben, wie wir es noch nicht erreicht haben. Мы, например, не понимаем, как происходит дело с СМС-ками или с фотографиями, когда посылаем кому-то, да? Wir verstehen zum Beispiel nicht, wie das so abläuft mit Fotos, wenn wir die per SMS oder WhatsApp verschicken. Ты посылаешь фото своей маме в Америку. Du schickst ein Foto deiner Mama nach Amerika. Через 2-3 Sekunden оно уже там. Innerhalb von 2-3 Sekunden ist es bereits dort. Mama смотрит, ай, моя хорошая. Und die Mama schaut, oh, ihr seid ja so süß. Но ты посылаешь не фотографию, а кучу цифр. Aber du schickst ja nicht ein Foto, sondern eine Menge Ziffer. И всего лишь две цифры, 1 и 0. Und nur zwei Ziffer 1 und 0. Куча, миллион комбинаций. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, und es 1, sind Millionen von Kombinationen, aber alles besteht aus einer 1 und aus einer 0. И там, на конце, в Америке, мама получает кучу цифр. Und dort am Ende bei der Mama, die bekommt eine Menge Ziffer. Но в ее смартфоне вдруг появляется фотография. Aber in ihrem Smartphone kommt plötzlich ein Bild hervor. И я думаю, что 99% людей не понимают до конца, что там происходит. Und ich denke, 99% der Menschen begreifen nicht, was dort am Schluss passiert. И это нормально, это не должно тебя заботить, потому что с ума сойдешь. Es ist normal, es muss dich nicht bekümmern, sonst wirst du wahnsinnig. Мы это не знаем, и нам это не нужно. Das wissen wir nicht und das brauchen wir auch nicht zu wissen. И там нет никаких чудес, это простая физика. Dort gibt es keine Wunder, es ist ganz einfache Physik. Есть то, что очень важно. Aber es gibt etwas, was sehr wichtig ist. И вот, чтобы заглянуть туда, нужно созреть определенно. Und dort reinschauen zu können, muss man reif werden. Потому что большинство это не знает. Denn die meisten kennen das nicht. А тебе это может быть открыто. Aber für dich kann es geöffnet werden. Но нужно искать. Aber man muss danach suchen. Я обожаю физику. Und ich liebe Physik. Там так хорошо видно Бога. Dort sieht man so gut den Herrn. Я вижу Бога в красоте Его, когда я изучаю физику. Ich sehe Gott in dieser Schönheit, wenn ich Physik forsche. Если бы я не был пастором, я стал бы физиком, открыл бы кучу вещей. Wenn ich kein Pastor geworden wäre, würde ich ein Physiker sein und würde viele Dinge neu entdecken. Если тебе не нравится физика, потерпи чуть-чуть. Und wenn die Physik dir nicht gefällt, dann bitte hab noch ein bisschen Geduld. Ты кое-что узнаешь, что не говорят в школе. Du wirst etwas erfahren, was du in der Schule nicht А это тебе не скажут учителя физики в школе это не знают, они не скажут тебе. Also die Physiklehrer in der Schule wissen das nicht, deswegen können sie auch nicht sagen. Если знают, они не смогут тебе это объяснить. Aber wenn sie es auch wissen, würden sie das dir nicht erklären können. Поэтому они не рассказывают, потому что неудобно. Я знаю, но не могу объяснить. Deswegen erzählen sie das dir auch nicht. Sie wissen das zwar, aber sie wissen nicht, wie sie es dir beibringen sollen. Да, поскольку это выглядит глупо, они не рассказывают. Weil es ein bisschen komisch aussieht, erzählen sie das dir nicht. И даже в ученых кругах sogar in den Kreisen der Wissenschaft не принято задавать вопросы по новой физике. Ist es nicht angebracht, die Fragen über die neue Physik zu stellen? А в университетах, когда студенты спрашивают своих профессоров, und in den Unis, wenn die Studenten ihre Professoren fragen, даже самые умные профессора, они говорят следующее. Sogar die klügsten Professoren sagen folgendes. Shut up and count. Halt deine Klappe und Заткнись was? И считай. Also du sollst jetzt deine Klappe halten und rechnen. Все. Und das war's. Это сейчас такой популярный, ответ. Weißt du, das ist jetzt die populäre Antwort darauf. Это неписанное правило, что касается новой физики, да? Das ist ungeschriebene Regel, was jetzt die neue Physik anbetrifft. Самые умные, они скажут, мы не понимаем этого. Die allerklügsten, die würden sagen, wir verstehen das nicht. Это парадокс. Das ist Paradox. Все, поэтому заткнись и считай. Deswegen ist das Schluss und aus, deswegen halt deine Klappe und lese und rechne. И молодёжи и детям нужно знать, что учителя физики, учителя биологии, химии. Und alle Kinder und alle Jugendlichen sollen wissen, dass die Lehrer, Mathelehrer, Physiklehrer, Chemielehrer, они не рассказывают главного. Sie erzählen euch nicht das Wesentliche, das Allerwichtigste. По двум причинам: либо они не знают этого. Aus zwei Gründen: entweder wissen sie das nicht. Но не понимают или знают, но не не могут рассказать. Oder sie wissen es, aber sie können das dir nicht erklären. Хотя уже около 100 лет эти вещи открыты. Wobei seit über 100 Jahren diese Dinge schon entdeckt worden sind. То, что я сейчас скажу. Also das, was ich euch sagen werde. И ученые по всему миру провели уже тысячи экспериментов и доказали, что именно так это. Und die Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben da schon tausende Experimente durchgeführt und haben bewiesen, dass es so ist. Okay. Вот есть микрочастицы, это кванты. Also es gibt Mikroteilchen. Кванты. Das sind Quantenteilchen. Да, из них все состоит. Aus ihnen besteht alles. Все. Alles. Ты состоишь из них. Du bestehst daraus. Это состоит из них. Das besteht daraus. Все состоит из них. Alles besteht daraus. Кванты, okay? Das sind so Quantenteilchen. И они по факту нематериальны. Und nach den Fakten sind sie nicht materiell. Они одновременно могут быть частицей и волной. Sie können gleichzeitig Teilchen sein und eine Welle sein. И да, и они живут вне времени. Und sie existieren außer der Zeit. И вне пространства. Und außer Raum. Они вечные. Sie sind ewig. Кванты. Quanten, из которых все мы состоим. Aus denen wir alle bestehen hier. Они вне времени. Sie sind außer Zeit. И вне пространства. Und auch außer Raum. Они вечные. Sie sind ewig. Это кажется полным бредом сегодня. Und es kommt so vor, als ob das absolutes Schwachsinn und Blödsinn ist. Но это именно так. Aber genau so ist das. Это был ужас для Эйнштейна, который открыл сам это. Und es war einfach ein Schock für Einstein, wo er das entdeckt hat. Он боролся с этим фактом до конца своей жизни. Er hat mit diesen Tatsachen gekämpft bis zu seinem Lebensende. Но он ничего не смог достичь, потому Aber что er konnte nichts erreichen, это осталось фактом до сегодняшнего дня. Denn das ist bis heute Tatsache geblieben. И квантовое поле, в котором все существа находятся. Und dieses Quantenfeld, in dem sich alle Wesen befinden. Это духовное море. Das ist ein geistliches Meer. Нематериальное. Das ist kein materielles Feld. А фактически это духовное море, в котором все живет. Das ist ein geistliches Meer, in dem alles existiert und lebt. И это духовное море, оно вечное. Und dieses geistliche Meer ist ewig. Потому что еще раз, оно вне времени и вне пространства. Denn nochmal, das ist außer Zeit und außer Raum. То есть это буквально Дух Божий. Also wortwörtlich gesagt, das ist der Geist Gottes. Апостол Павел говорит, мы им живем и движемся и существуем. Апостол Павел hat gesagt, wir leben durch ihn, wir bewegen durch ihn uns und wir existieren durch ihn. И мы все. Und wir alle hier gemeinsam. И все вокруг нас. Und alles um uns herum. И современная физика говорит, тот видимый мир, который ты сейчас видишь. Und moderne Physik sagt aus, diese Welt, was du jetzt gerade siehst. Это не Библия, это физики говорят. Das ist nicht die Bibel, das sagt die Physik aus. Современный мир, который мы сейчас видим. Also diese moderne Welt, was wir jetzt gerade sehen. Этот видимый мир маленькая часть большущего духовного мира. Das ist ein kleiner Teil von einem großen geistlichen von einer großen geistlichen Welt. А мы, христиане, это всегда и говорили. Und wir Christen haben immer davon geredet. А мы слышали в ответ, мы безмозглые. Und als Antwort haben wir immer bekommen, ihr habt keinen Verstand. А теперь они говорят, мы не знаем. Und jetzt sagen sie, wir wissen es nicht. Мы находимся в море незнания. Wir befinden uns in einem Meer der Unwissenheit. То, что мы знаем, это капля. Denn das, was wir wissen, ist eigentlich nur ein Tropfen davon. Смотрите, друзья, физики говорят, мы еще не знаем. Schaut her, meine Freunde, die Physiker sagen, wir wissen es noch nicht. Это говорят самые умные физики. Das sagen die klügsten Physiker. Астрономия говорит, мы еще не знаем. Und die Astronomie sagt, wir wissen es auch noch nicht. Мы исследовали всего лишь 10% там что-то такое Wir haben nur 10% von dem Universum überhaupt erforschen können. Медицина говорит, мы еще не знаем. Die Medizin sagt, wir wissen es noch nicht. Это самые умные медики говорят. Das sagen die klügsten Mediziner natürlich. И мы, христиане, говорим, мы еще не знаем. Und wir Christen sagen auch, wir wissen auch noch nicht. И это говорят самые мудрые христиане. Und das sagen die weisesten Christen. То есть мы с тобой, правда? Also wir Wir zusammen, oder? И это здорово, что мы еще много чего не знаем, потому что есть что открывать. Und es ist toll, dass wir noch nicht alles wissen, denn es gibt noch so viel zu entdecken. Значит, есть смысл жить еще. Halleluja. Dann heißt es, es gibt noch viel, viel Sinn, zu leben. Amen. А вот теперь очень самое важное, окей? Und jetzt noch das Allerwichtigste. Ты вечный. Du bist ewig. Ты вечный. Du bist ewig. Твой дух вечный. Dein Geist ist ewig. Никто не убьет твой дух. Keiner kann deinen Geist jeweils umbringen. Ты будешь всегда. Du wirst immer da sein. Всегда. Immer. Halleluja. Я буду всегда. Also ich werde immer da sein. Всегда, всегда, всегда. Это значит immer всегда. Immer und immer bedeutet immer. Halleluja. Halleluja. Если ты спасен, ты будешь счастливый. Und wenn du gerettet bist, dann wirst du glücklich sein. Ты будешь всегда с Господом и с его детьми. Halleluja. Und du wirst immer mit dem Herrn sein, außer der Vogel. Auseinanderbrechen. Es kommt ein Haus vom Herrn. Ein ewiges Haus. Есть царство мира, но есть царство Господа. Es gibt Reich der Welt und es gibt Reich Gottes. Господи Боже. Halleluja. Нам надо выходить из города. Wir müssen aus der Stadt hinausgehen. Как Авраам. So wie das der Abraham gemacht hat. И жить в шатрах. Und in den Zelten zu leben. Okay. Okay. Авраам жил в шатрах. Abraham lebte ja in den Zelten. Потому что Бог вывел его из города. Weil Gott ihn aus der Stadt hinausgeführt hat. И Бог хочет выводить своих людей из города. Und Gott möchte seine Menschen aus der Stadt hinausbringen. Ты понял, не буквально, да? Du hast es verstanden, also ist es jetzt nicht wortwörtlich gemeint. Но из этой суеты, aber aus dieser Hektik, aus diesem Lärm, aus diesem aus dieser Sinnlosigkeit und Leere. И ты помнишь, как я говорил в прошлом воскресенье, Бог призывал две профессии к себе. Две профессии Бог призывал к себе. Also, du kannst dich erinnern, dass Gott zwei Berufe von den Menschen, also Menschen, die zwei Berufe hatte, zu sich gerufen hat. Которые мы видим в Библии почти всегда две профессии. Also, die wir durch die ganze Bibel sehen, das sind zwei Berufe. Пастухи. Die Hirten и рыбаки. Und die Fischer. Я нигде не нашел сапожника. Ich habe nirgendwo einen Schuster gesehen. Нигде продавца не нашел. Nirgendwo einen Verkäufer. Не нашел разные другие профессии, которые были тогда. Oder andere Berufe, die vielleicht dort damals da waren. А почему? Warum? Очень просто. Ganz einfach erklärt. Эти люди находились с природой в тишине и учились слышать Бога. Diese Menschen befanden sich in der Natur, in der Ruhe und lernten Gott zu hören. И вот это важно, чтобы мы вышли из города внутри. Und es ist wichtig, dass wir aus dieser inneren Stadt hinausgehen. А мы сами лезем туда. Aber wir selbst wollen ständig da rein. С утра пораньше в смартфон. Schon gleich in der Früh mit unserem Mobiltelefon. Новости. Nachrichten. Сообщения прочее. Irgendwelche SMS oder Nachrichten. Иисус говорит, ты не найдешь Царствие Божие там. Jesus hat gesagt, du wirst dort das Reich Gottes nicht finden. Царствие Божие внутри вас. Denn das Reich Gottes ist bei euch innen drin. Ищите прежде всего Царствие Божие. Ihr sollt zuerst nach dem Reich Gottes trachten und das suchen. Нет ничего плохого в том, чтобы быть как Авраам, богатым, распространяющим. Nichts Schlechtes daran, wie Abraham reich zu sein. Но тогда нужно быть как Авраам и странником. Aber dann sollte man auch wie Abraham sein, als ein Fremdling, als ein Reisender. Жить в шатрах. In den Zelten zu leben. И тогда будешь процветать, потому что не дом нечестивых, а жилище, шатер праведных будет процветать. Und dann wirst du gedeihen, denn nicht das Haus der Ungerechten wird gedeihen, sondern das Haus der Heiligen. Да, Gerechten. Von den Heiligen wird gedeihen. И не Haus, а Zelt. Also dann das Zelt. Жилище праведных – это шалаш. Denn das Haus von den Gerechten ist ein Zelt. Zelt, шалаш. И тебе нужно очень ровно дышать на то, что в шалаше твоем. Und du sollst ganz ruhig dich dazu verhalten, was so in deinem Zelt befindet. И не переживай, если что-то пропадает из твоего шатра. Und mach dir keine Sorgen, wenn etwas aus deinem Zelt plötzlich verschwindet. Если хижина наша разрушается, не переживай. Und wenn unser Zelt auseinanderbricht und verkommt, du sollst dir keine Sorgen darüber machen. Amen. Amen. И нужно нести десятину, как Авраам. Und man soll auch den Zehnten bringen, wie das Abraham gemacht hat. Авраам, он был таким. Abraham war so. И ты несешь просто и стабильно из любви, из благодарности, как du, мы слышали du, сегодня. Du bringst das einfach aus Liebe und auch aus Dankbarkeit. Без ожидания, выгоды. Ohne Erwartungen. Иногда кто-то говорит, слушай, я не под законом, поэтому я не даю десятину. Manche sagen, du, ich befinde mich nicht unter dem Gesetz, deswegen gebe ich den Zehnten nicht. Авраам был не под законом. Und der Abraham war ja auch nicht unter dem Gesetz. Но принес первую десятину. Aber er brachte als allererster den Zehnten. А Давид был под законом. Und der David war unter dem Gesetz. И принес не десятину, а 90%. Und hat nicht den, nicht 10% gebracht, sondern 90% gebracht. Вот такая казуистика. Also so ist das, so eine Mystik ist das. Когда земной наш дом, эта хижина, разрушится. Und wenn unser irdischer Zelt auseinanderbricht und zerstört wird. Есть невидимая реальность. Gibt es eine unsichtbare Realität? Настоящая реальность. Eine echte Realität. А видимая реальность, она слабая, друзья. Und sichtbare Realität ist ziemlich schwach, она meine Freunde. Дешевая. Sie ist billig. Она такая быстро ломающаяся. Sie ist so eine, die schnell auseinanderbricht oder kaputt wird. Временная, униженная. Sie ist zeitlich, sie ist irdisch. И вся нам 1:18. Давайте еще откроем. Nochmal. 1:18 Ефесянам. Дабы вы познали, какое богатство славного наследия его. Also Epheser 1:18. Erleuchtete Augen. Да. Damit ihr erkennt, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Да. И поэтому блаженны жаждущие, они откроют богатство. Deswegen sind die glückselig, die nach diesem Reichtum streben. Sie werden dieses Reichtum auch entdecken. А те, кто сыты, они не смогут его. Aber diejenigen, die satt sind, die schaffen das gar nicht. Okay. Okay. Еще Галатам 4:1. Und nochmal Galater 4:1. Наследник, пока он в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Друзья мои, дети Meine Freunde, Kinder, пока они в детстве, они ведут себя как слуги. Solange sie als Kinder sind, verhalten sie sich wie Knechte. Они живут и думают как рабы. Sie leben und sie verhalten sich wie Knechte. И поэтому папа не дает им ключи от машины. Deswegen gibt ihnen der Papa auch keine Schlüssel vom Auto. Да, они убьют себя и других. Sonst werden sie sich selbst und andere umbringen. Нужно вырасти, чтобы папа дал ключ от машины. Man muss erwachsen werden, damit der Papa dir die Schlüssel gibt. Нужно вырасти, чтобы тебе сказали PIN-код от твоего от счета твоего папы. Man muss erst einmal erwachsen werden, damit der Papa dir seinen PIN-Code gibt von seinem Konto. И Господь открывает нам шаг за шагом по мере нашего роста. Und der Herr offenbart uns Schritt für Schritt in der Art oder in der Weise, wie wir wachsen. Как Бог определяет твой духовный рост? Wie bestimmt der Herr dein geistliche Reife oder dein geistliches Wachstum? Важный вопрос. Das ist eine sehr wichtige Frage. Насколько ты знаешь Библию, может быть? Vielleicht so viel, wie du die Bibel kennst. Очень важно знать Библию, но нет. Das ist sehr wichtig, Bibel zu wissen, aber nein. Нет, это не определяет твой духовный рост. Nein, das bestimmt nicht dein geistliches Wachstum. Ты не сможешь расти без Библии, но это не показатель. Du wirst ohne Bibel nicht wachsen können, aber das ist kein Zeichen oder kein, ja, kein Anzeichen davon. А может быть, насколько ты хорошо умеешь молиться? Vielleicht nachdem, wie du beten kannst, wie gut du beten kannst. Нет. Nein. Нет. Ты можешь nicht молиться очень коряво. Du kannst sehr komisch oder sehr nicht so sehr perfekt beten. А Господь тебя прекрасно все понимает. Und der Herr begreift dich sehr, sehr gut. Есть рассказ у Толстого, который... Es gibt eine Erzählung von dem Tolstoi. Толстой говорит, там три... Er sagt dort... Три монаха жили, три монаха. Es gab dort drei Mönche. И когда к ним приехал поп, священник, und als zu ihnen ein Geistlicher kam, он услышал, как они молятся. Er hat gehört, wie sie beten. Они молились так. Und sie haben so gebetet. Трое нас, трое вас, помилуй нас. Wir sind drei, ihr seid drei, seid uns gnädig. Ой, он говорит, да вы что, друзья, так нельзя молиться. Und er sagte, hey, Freunde, ihr dürft nicht so beten. Надо молиться так. Man soll so beten. И он научил их, как надо молиться. Und er hat ihnen beigebracht, wie sie beten sollen. Он говорит, поняли, как надо молиться? Und dann hat er sie gefragt, habt ihr verstanden, wie man да, beten soll? Да, батюшка, поняли, все ja, хорошо. Ja, unser geistlicher Pfarrer, wir wissen es. Смотрите, молитесь так. Also bitte passt auf und betet so weiter. Они на острове жили, и батюшка поплыл опять домой к себе. Und sie lebten auf einer Insel und der Geistliche hat sie verlassen wieder. И вдруг он слышит, там сзади кто-то орет. Und plötzlich hört er, wie jemand hinter ihnen schreit, hinter ihm. Он уже плывет в лодке, значит. Also er ist bereits in einem Boot und fährt weg. И смотрит. Und dreht sich um. Эти трое чудаков бегут за ним по воде. Und diese drei laufen ihm auf dem Wasser. Говорят, батюшка! Und sagen, ey, Geistlicher. Мы забыли, как надо молиться. Скажи еще раз. Wir haben vergessen, wie wir beten sollen. Sag es uns nochmal. Говорит, идите быстрее на берег, идите и молитесь как раньше. Und dann hat er gesagt, ihr sollt wieder zurückgehen auf eure Insel und so weiter beten, wie ihr vorher gebetet habt. Не важно, как ты молишься. Amen. Es ist nicht wichtig, wie du betest. Как же тогда Бог определяет духовный рост? Also wie bestimmt dann der Herr dein geistliches Wachstum? Может, насколько ты сильно веришь ему? Vielleicht wie stark du an ihn glaubst? Ай, как красиво звучит, но нет. Es hört sich so schön, aber nein. Нет. Nein. Ну как тогда? Wie dann? Смотри, Ефесянам 3:19. Schau her aus Epheser 3:19. Ефесянам 3:19. Да даст вам. Epheser 3:19. Да даст вам уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Насколько сильно ты познал его любовь? Wie stark du seine Liebe erkannt hast zu dir. Это определяет твой уровень. Das bestimmt dein Level. И твой уровень допуска к его сокровищам. Und dein Level des Zugangs zu seinen Schätzen. Насколько я познал его любовь? Wie viel habe ich seine Liebe erkannt? Oder inwieweit? Я не говорю, насколько ты его сильно любишь. Ich sage nicht davon, wie sehr du ihn liebst, насколько ты познал его любовь, sondern wie sehr du erkannt hast seine Liebe. Представь себе, вот здесь Божья любовь. Also stell dir vor, das ist Gottes Liebe. А это ты, твоя душа. Das bist du und deine Seele. Если бы я взял трехлитровую бутылку, было бы лучше, но окей. Wenn ich jetzt hier 3 Liter Flasche genommen hätte, das wäre natürlich besser, aber И я не буду сейчас это проливать, но все-таки ты представь себе. Ich werde es jetzt nicht reingießen, aber du kannst es dir vorstellen. Ровно столько, сколько твоя душа. Genauso viel wie deine Seele. Ровно столько может вместиться любовь Божья. So viel kann dort von der Liebe Gottes hineinpassen. Не больше. Nicht mehr. Тут гораздо больше. Da ist wesentlich mehr. Но твоя душа определяет размер, насколько любовь Божья зайдет туда. Aber deine Seele bestimmt, wie viel von der Liebe Gottes dort hineingeht. Размер нашей души. Das Maß von unserer Seele определяет размер любви, которая зайдет в нее. Bestimmt die Liebe Gottes oder das Maß der Liebe oder der Liebe Gottes, die da reinkommen kann. Если душа маленькая, тогда это проблема. Wenn die Seele klein ist, dann gibt es ein Problem. Это низкий уровень допуска. Das ist ein niedriger Zugangslevel. Jan говорит, пишу вам. Пишу вам, дети, потому что вам прощены грехи. Johannes sagt, ich schreibe zu euch, Kinder, weil eure Sünden euch vergeben worden sind. Это один уровень допуска. Das ist ein Zugang, also ein Level des Zugangs. То есть человек знает, что ему прощены грехи. Halleluja. Also der Mensch weiß, dass seine Sünden vergeben sind. Halleluja. Упал, встал, упал, встал, упал, встал. Der fällt, steht auf, fällt, steht auf. Упал, отряхнулся, опять чистый. Halleluja. Er ist umgefallen, wieder aufgestanden. Но это уровень, который самый низкий. Aber das ist ein Level, das am niedrigsten ist. И, соответственно, туда только ты можешь зайти. Und dementsprechend kannst du nur dort hineingehen können. А есть уровень отцы. Und es gibt auch einen Zugang für Väter. Отцы, да. Für Väter. Пишу вам, отцы, потому что вы познали безначального. Ich schreibe zu euch, Väter, weil ihr den Erstgeborenen oder Erst... Den ohne Grenzen ist. Der ohne Grenzen ins erkannt habt. Okay, нужно искать безначального. Man muss denjenigen suchen, der ohne Grenzen ist. Без границ. Der grenzenlos ist. Okay, то есть ты выходишь на новый уровень. Das bedeutet, du kommst auf eine neue Ebene. И там новая дверь. Und dort ist eine andere Tür, eine neue Tür. Это совершенно другая слава. Das ist komplett eine andere Herrlichkeit. Okay, я не сказал тебе, что тебе нужно молиться, чтобы искать Бога. Ich habe zu dir nicht gesagt, dass du beten sollst, um Gott zu finden oder zu suchen. Да, искать Бога это немножко другое. А nach Gott zu suchen ist etwas anderes. Это выработать в себе привычку. Das heißt, in sich eine Angewohnheit ощущать его. Also Angewohnheit bekommen oder zu erziehen, ihn zu spüren. Везде. Überall. Всегда. Und immer. Это привычка. Das ist eine Angewohnheit, dass du dir aneignen kannst. Есть такой брат Лоренс. Und es gibt einen, so einen Bruder Lorenz. Брат Лоренс, ein Bruder Lorenz. Он был тоже монах. Er war auch ein Mönch. Да, и он ужасно не любил готовить. Und er hasste es zu kochen. Но его призвали именно на кухню. Aber genau ihn hat man in die Küche berufen. И он служил в монастыре на кухне. Und er hat gedient in diesem Kloster in der Küche. 30 лет. 30 Jahre. 30 лет. 30 Jahre. Знаешь, когда он нашел присутствие Божие. Weißt du, als er die Gegenwart Gottes gefunden hat, er hat dann später ein Buch geschrieben, wie man in die Gegenwart Gottes reinkommt und wie man dort beständig auch lebt. Du kannst das sogar runterladen, die gibt es auf mehreren Sprachen. Dann fingen an, Menschen von weit her zu ihm zu kommen, чтобы посмотреть, как брат Лоренс на кухне переворачивает яичницу. Wie der, um zu sehen, wie Bruder Lorenz in der Küche ein Ei umdreht. Он говорит, я научился. Er sagt, ich habe gelernt. В этой кухне, где там еще десятки других, потому что монастырь большой был. In dieser Küche, wo noch 10 andere Mönche mitkochen. Там постоянно все кричат друг другу, это подай, это подай, это подай. Und da schreit immer jeder zu jedem was. Как в большом ресторане, да? So wie in einem großen Restaurant. И он говорит, я научился там переживать Божье присутствие. Und er sagt, ich habe gelernt, dort Gottes Gegenwart zu erleben. Когда я переворачиваю свою яичницу. Wenn ich mein Ei umdrehe. Я знаю, что Бог сейчас рядом здесь. Und ich weiß, dass Gott hier bei mir ist. Во мне. In mir. И он научился настолько это практиковать, что люди видели это. Und er hat das so gelernt zu praktizieren, dass die Menschen das sehen konnten. Он не исцелял никого. Er hat niemanden geheilt. Никаких чудес не происходило на кухне. Es sind keine Wunder geschehen in der Küche. Однако. Aber trotzdem. Божье присутствие было таким мощным. Gottes Gegenwart war so mega stark dort. Что люди приезжали, чтобы посмотреть, как он переворачивает яичницу. Dass die Menschen sogar kamen, um zu sehen, wie er ein Ei umdreht. Представляешь? Stell dir vor. Ты на своей кухне. Du bist auf deiner Küche oder in deiner Küche. Ты в своей машине. Du in deinem Auto. Ты в своей школе. Du in deiner Schule. Ты на своем, на своей работе. Du in deiner Arbeit. А Господь внутри. Aber der Herr ist bei dir innen drin. И атмосфера его присутствия может захватить других людей. Und die Atmosphäre von seiner Gegenwart kann die anderen umfassen. Когда ты вошел в этот другой уже этаж, на новый этаж. Wo du schon in die nächste Etage, in die höhere Etage den Zugang bekommen hast. В присутствии его. In seiner Gegenwart. Дорогой Господь, мы так благодарим тебя. Herr, wir danken dir so sehr. За эту благость. Für diese Güte, за новое открытое, für das Neue, das offene für uns, что мы еще не познали, но хотим познать, das was wir noch nicht erkannt haben, aber was wir erkennen wollen, Herr, за твое богатство, Господь, für deine Reichtümer, Herr, für deine Schätze, больше, чем мы можем вместить, das ist mehr als wir umfassen können, больше, чем мы можем, das ist mehr als wir umfassen können, расширь наш дух, Господь, расширь наш дух, erweitere unser Horizont, Heiliger Geist. Давайте мы встанем, пожалуйста. Lass uns gemeinsam aufstehen. О, Господь, ты здесь. Подними свои руки к Господу.